herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der abstrakten Suche der Biografie mit und von Visit of Avignon. Herzlich willkommen zum Dialekten-Podcast mit mir, dem Ruben Vagabund, und einer neuen Folge. Und zwar heute sprechen wir mal über Mädels. Nicht jetzt so, wie ihr denkt. Ich weiß nicht wieso, aber als ich noch in Deutschland lebte, hatte man sehr oft darüber gesprochen, wer kann was besser, Mädchen oder Jungs. Und hinterher lief es immer darauf aus, dass welche von den beiden Sorten überleben könnte, wenn die anderen nicht mehr existieren würde. Nun, liebe Leute, meine Meinung dazu ist es, wenn jetzt die Mädchen nicht mehr existieren würden, würde ich mir sofort das Leben nehmen. Nicht jeder braucht so zu denken, ich tue es auf jeden Fall. Und ich finde es schwachsinnig zu überlegen, wer kann was besser, denn jeder kann irgendwas besser als der andere und sehr viel schlechter als andere in Mehrzahl. Und das ist doch eigentlich egal. Solange wir uns alle hübsch ergänzen, klappt meistens auch immer alles. Finde ich auf jeden Fall. Doch über die Mädchen, die ich sprechen werde, gut, sagen wir mal werde, und bin gerade dabei, genau. Also die Mädchen, über die ich gerade rede, sind zwei Bands. Eine kommt aus Deutschland, eine kommt aus Frankreich. Beide nicht wirklich bekannt, insbesondere die deutsche Band, weil die existierte nur mehrere Jahre. Und das war so eine, so ein zusammengehaufter Haufen, ja, sagen wir mal so, von 4 bis 5 Mädels, von denen ich 2 kannte. Daher habe ich auch deren Album. Ansonsten würde ich nie was von denen hören. Denn außer ein paar kleinen Konzerten haben die nicht wirklich viel was gemacht. Denn jeder ging seinen eigenen Weg und die haben sich aufgelöst. Und die haben Musik eigentlich nur so nebenbei gemacht. Und die französische Band, die kenne ich leider nicht persönlich. Die entstand nämlich so, dass ein Musikprofessor mit seinen Studentinnen, also Musikprofessorin, mit ihren Studentinnen, mein Deutsch wird immer besser, ein Projekt gemacht hat, und zwar so aus Spaß, hat sie mal eine Gruppe gegründet, und dass sich das erste Album so viel verkaufen würde, hatte niemand geahnt. Nun, manche von denen sind abgesprungen, es gab ein bisschen Umstellung, die Gruppe heißt jetzt auch ein bisschen anders. Und die alte Gruppe gibt es nicht mehr, doch ich fand die alte Gruppe wirklich besser, als es noch 4 bis 5 Frauenstimmen gab. Eine Leadstimme, die andere im Background, und das Akzent auf Stimme basierte und nicht auf Instrumente. Naja, aber ich stelle euch jetzt mal erst die deutsche Band vor und dann sage ich noch was dazu, natürlich. Ich muss ja auch was dazu sagen. Nein, muss ich nicht, ich will es aber. Also viel Spaß, die hießen Not Ladylike und leider findet man nichts im Internet, ich habe es versucht. Entweder bin ich zu blöde oder es gibt wirklich nichts, denn ich komme auf Blogs von irgendwelchen Mädchen, die sich als Not Ladylike empfinden, aber auf den Fotos wirklich Ladylike aussehen, und hier sind Not Ladylike und das Lied When the Time is Blowing. Yeah. Das waren also Not Ladylike. Und genau, ich will ja was dazu sagen. Und zwar von der Gruppe kannte ich, als ich noch in Deutschland lebte, die Gitarristin und die Leadsängerin. Wobei ich finde, dass die nicht wirklich gut singt. Meine Meinung, also ich bin kein Experte, aber klingt so nicht wirklich richtig. Naja, auf jeden Fall. Was das Interessante war, diese Leadsängerin, die, ich kann jetzt nicht sagen, die war, die ist wahrscheinlich heute noch, aber zu der Zeit, als ich sie kannte, war sie sehr nett und sehr hübsch. Und ich glaube, sie ist das Mädchen, das ich kenne, die größte Zahl Heiratsanträge bekommen hat. Genau, ich muss den Satz erstmal im Kopf so zusammenstellen, daher klappt das so nicht wirklich mit dem Reden heute. Naja, auf jeden Fall, sie wurde bereits, also sie hatte 19, 20 Jahre oder so, 21 maximal, als ich sie kennenlernte. Und da hatte sie schon, wenn man ihr Glauben schenken darf, und meiner Meinung nach kann man das, denn die war wirklich was anderes. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Auf jeden Fall hatte sie schon 8 Heiratsanträge und ich kenne kein anderes Mädchen, das so viele Heiratsanträge hatte oder zumindest darüber geredet hat. Naja, nicht wirklich was zur Bandgeschichte. Was aus denen geworden ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ob die immer noch Musik machen, weiß ich auch nicht. Auf MySpace, YouTube, Google und den anderen, nicht mal auf Facebook kann man die finden. Also wenn jemand mal die CD haben möchte, dann e-mailt mir und ich schick's euch. Ich meine, die werden nichts dagegen haben, schätze ich mal. Insbesondere, da man die CD ja nicht kaufen kann oder so. Und ich sende es euch per E-Mail. Es gibt insgesamt 5 Lieder. Es ist eine Stageaufnahme. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Gruppe. Und zwar, die hießen Castafiore Bazooka. Ich habe schon mal über die ein paar Takte verloren. Aber nicht wirklich so. Auf jeden Fall, ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass die Band sich umtransformiert hat. Heute heißen die Castafiore und machen nicht wirklich ähnliche Musik wie zu der Zeit. Auf jeden Fall, ich spiele euch jetzt mal kurz was von Castafiore dazu. Und ob ich was dazu sage, das weiß ich nicht. Denn immerhin, die gibt es im Internet und die kann man auch finden. Also viel Spaß mit den Castas. Hola, das tut mir jetzt aber leid, das war mal kurz, ich ließ die andere Band auch mitlaufen, darum war das ein bisschen seltsam. Ich dachte, was ist jetzt los, und bis ich es geschnallt habe. Naja, auf jeden Fall, hier sind dann wieder Castafiore Bazookas ohne Not Ladylike im Hintergrund und viel Spaß und sorry für das vorhin eben. So, das waren die Castafiore. Ich habe es ein bisschen länger laufen lassen, denn ich finde die Gruppe einfach nur, also ich fand die Gruppe sehr gut, ich finde sie immer noch, wobei die gibt es ja nicht mehr, leider. Das Lustige ist, während ich das geguckt habe, und das ist also gehört und geguckt, und zwar von YouTube, das übrigens jetzt nicht mehr so rot ist wie vorher, jetzt haben die irgendwie so ein blaues Logo, ich habe keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, das Lied heißt Hommage au Castafiore Bazooka und da werden Blumen gezeigt, also das ist nicht das offizielle Spot, das hat irgendwer zusammengestellt. Und zwar Blumen, die, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel anschaut, dann sehen die aus wie Gesichter oder wie Insekten. Und ich finde das eigentlich nur cool. Ich habe nie wirklich Blumen angeschaut, also gerochen, ja, angesehen, ja, aber so richtig im Detail kam mir nie der Sinn dazu, das zu machen. Aber ich glaube, heute Nachmittag werde ich das mal tun, denn das, was ich hier jetzt auf diesem Spot gesehen habe, sieht einfach cool aus. Also, liebe Leute da draußen, ich hoffe, euch haben die zwei Gruppen gefallen und ich kann euch raten, geht mal raus und schaut euch Blumen wirklich genau von allen Winkeln an, denn die Natur ist wieder mal erstaunlicherweise, ich finde jetzt nicht das Wort, aber genial. Naja, sagen wir es mal so. Das war's von mir. Euer Ruben Vagabund und noch ein PS am Ende. Sorry für dieses Casta Not Ladylike Mix, das ungefähr, was weiß ich, 5-6 Sekunden gedauert hat. Und naja, habt viel Spaß heute und vielleicht bis morgen. Wer weiß das schon. Euer Ruben Vagabund, Servus.